Seid mal jetzt alle ruhig, denn es ist Zeit für Kameramanns kantige Kollegenkritik. Einige haben es über Twitter sicher mitbekommen, dass ich einen Unfall hatte und viele haben gefragt, wie es mir geht. Es ist tatsächlich nur eine Prellung am Wirbel und nichts gebrochen. Also stehe ich in etwa einem Monat wieder voll im Saft und von sowas lasse ich mich natürlich nicht vom Videomachen abbringen. Vielen Dank für die vielen Nachrichten und Besserungswünsche. Und nun zur nächsten Kollegenkritik. Viele haben sich DVA gewünscht, das habe ich nicht übersehen, aber brauche teilweise noch etwas mehr Zeit, um Material für ein Video zusammenzukriegen. Deshalb habe ich den zweitmeist gewünschten erstmal vorgezogen. Und das ist Sally. Sally ist ein Kollege, der Blein und mich schon ziemlich früh unterstützt hat und uns erst kürzlich dabei geholfen hat, über die 10.000 Abo-Hürde zu springen. Kleiner Shoutout an den Kanal Bleilo und Kameramann. Bleilo und Kameramann haben auch einen Kanal, in dem es um Sozialkritik geht, wenn man das mal so grob umfassen kann. Richtig geil aufgemacht. Leute, falls ihr die noch nicht abonniert habt, macht es. Außerdem ist Sally einer der wenigen Kollegen, die ihr Gesicht in ihren Videos zeigen. Oh, was hat denn das jetzt damit zu tun? Sind meine Argumente jetzt zum Beispiel im Vergleich zum Dr. Rand oder Bleilo besser, weil ich zeig mein Gesicht? Sally erkennt richtigerweise an, dass Argumente nichts mit Gesichtern zu tun haben. Was aber auffällig ist, dass seine Videos ohne Gesicht weitaus weniger Klicks haben als die, in denen er sein Gesicht zeigt. 77 Klicks ohne und fast das tausendfache mit Gesicht? So, das reicht. Ich ziehe die Maske aus. Sally ist ein wirklich sympathischer und kluger Typ in meinen Augen. Trotzdem werde ich hier schonungslos mit ihm ins Gericht gehen. Wir werden uns zunächst einige ältere Videos von ihm anschauen. Hauptsächlich zu Unterhaltungszwecken, aber auch um ein wenig ein Gefühl dafür zu bekommen, wie Sally so tickt. Dann werde ich ein paar aktuellere Werke von ihm betrachten, bei denen ich zum Schluss auch ernsthaftere und inhaltliche Kritikpunkte anbringe. In Sallys Kanalbeschreibung steht übrigens: Wenn du Bock drauf hast, was zu lernen, dann bist du hier richtig. Sally meint also, dem geneigten Zuschauer etwas beibringen zu können. Vor diesem Hintergrund nehmen wir sein Schaffen mal unter die Lupe. Aha. Okay, es sieht schon mal gut aus. So, was haben wir dabei gelernt, Sally? Dass es okay ist, Frauen penetrant auf den Hintern zu starren und dann zu meinen, das sieht schon mal gut aus. Dass du dann noch bei den alten Gamergeltern von den Weltraumaffen zu Gast bist, zeigt einfach, dass du das Thema Sexismus in Videospielen nicht ernst nimmst. Apropos nicht ernst nehmen. Eventuell sollte man das mit Sallys Kanalbeschreibung ebenfalls tun. Denn ansonsten erschließt es sich mir nicht, was ich beim nächsten Video lernen soll. Dabei handelt es sich um einen Ausschnitt aus einem Company of Heroes 2 Livestream, bei dem Sally die deutsche Wehrmacht spielt. Guck mal, das könnte auch euer Opa sein, der da oben. Hallo, Bleilo! Ich bin dein Opa! Uah. Sally meint also, Bleilos Opa sei ein Nazi gewesen. Da mein Opa aber kein Nazi gewesen ist, liegt die Vermutung relativ nah, dass der Opa meines Zwillingsbruders ebenfalls kein Nazi war. Gut, das war ein relativ sanfter Einstieg und auch wenn das nächste Video ebenfalls mit Computerspielen zu tun hat, wird es jetzt schon etwas analytischer und ernster. Denn Sally wirkt darin ziemlich selbstgerecht und die leichte Arroganz, die sich aus seiner Kanalbeschreibung herauslesen lässt, kommt hier nochmal zum Vorschein. Ich würde sogar sagen, wir sehen gleich das mit Abstand schlechteste Video von Sally. Hallo meine lieben Kameraden, willkommen zu Overwatch. Kurze Erklärung von mir. Overwatch ist ein Computerspiel, bei dem zwei Teams zu je 6 Mitgliedern gegeneinander antreten. Um Ziele zu erreichen und siegreich zu sein, ist die Zusammenarbeit mit seinen Teamkameraden sehr wichtig. Und es gibt verschiedene Helden, die ein Spieler wählen kann, um die Teamzusammensetzung ausgewogen und sinnvoll zu gestalten. Manche Helden teilen besonders viel Schaden aus, manche stecken besonders viel ein und manche können ihre Kameraden zum Beispiel heilen. Es ist genauso wie in Heroes of the Storm. Man kommt mit den größten Idioten ins Team und kriegt nur auf den Sack. Man kommt ins nächste Game, die größten Idioten kommen ins Team und kriegt nur auf den Sack. Sally beschwert sich also in einem weinerlichen Unterton darüber, dass ihm das Spiel keinen Spaß macht, weil seine Teamkameraden zu schlecht sind. Später im Heldenauswahlbildschirm sieht man allerdings Folgendes. Obwohl zwei Kameraden mit Hanzo bereits Helden gewählt haben, die Schaden austeilen und das Spiel explizit Hinweise gibt, dass sowohl ein Heiler als auch ein Tank im Team fehlen, wählt Sally mit Tracer einen weiteren Helden, der nur Schaden austeilt und somit nicht das liefert, was das Team eigentlich benötigt. Sallys egoistische Killgeilheit geht hier also offenbar vor Teamwork. Trotzdem ist er derjenige, der sich selbstgerecht über fehlendes Teamwork und seine Kameraden beschwert. Naja, vielleicht ist Tracer ja sein ganz besonderer Lieblingsheld und er ist jetzt so richtig gut damit. Schauen wir mal. Oh ja, gut gespielt, Sally. Einfach nach vorne rennen und sich abschießen lassen. Fail. Oh, Sally, fast hättest du länger als 15 Sekunden überlebt. Knappe Kiste. Der größte Nachteil ist einfach, ja, die Menschen, mit denen man spielt, ja. Und das muss das Game irgendwie kompensieren. Ich bin nicht der Beste. Sorry, das will ich gar nicht irgendwie in euch. Ja, wie soll ich sagen? Ich will das jetzt nicht so tun, als wäre ich der Oberpro. Ey, aber so ein bisschen Hirn muss man doch haben, oder? Und schon wieder tot. Ja, ein bisschen Hirn muss man haben. Vor allem auch, um sich einzugestehen, dass man selbst vielleicht nicht nur nicht der Beste ist, sondern eher der Schlechteste. Die Leute sterben nach und nach. Laufen einzeln ins Objective hin, zum Beispiel. Sally, ist das eigentlich dein Ernst? Genau das Verhalten, das du hier kritisierst, sieht man an dir selbst 100%. Du rennst permanent kopflos in die Gegner rein und stirbst. Trotzdem äußerst du dich zu Leuten, die das machen, wie folgt. Ey, fickt euch, ohne Witz. Ihr seid die größten Hurensöhne, die es gibt. Das ist auf jeden Fall eine sehr reflektierte Einschätzung der Situation. Weil es versaut mir das Game einfach. Sorry. Fail. Andere versauen dir das Game. Ein wenig ironisch, dass du kurz darauf wieder alleine stirbst, ohne irgendwas geschafft zu haben. Vielleicht versaust du also eher anderen das Game als umgekehrt. Ach ja, und für die Leute, die dann irgendeine Scheiße drunter schreiben. Springt schön auf den Hype drauf, fühlt euch Sorry, dass ich eure Gefühle verletzt habe, weil ihr das Spiel so toll findet. Hier, tunkt euer Kopf in die Toilette und spielt dann runter, ihr Versager. Also dann, ciao, ciao. Auch ein guter Weg, Kritik schon im Vorfeld als nichtig zu erklären. Wer dir widerspricht, hat keinen Plan. Klasse Einstellung. Vor allem hat man anhand deiner Spielweise während des Videos schon gesehen, dass du das von dir kritisierte Verhalten selbst an den Tag legst. Diese verzerrte Bewertung des eigenen Verhaltens findet man tatsächlich auch teilweise in Sallys aktuellen Videos. Es ist für viele von euch vielleicht die gefühlt 100. Wiederholung des Themas, aber ich will das mal an der Auseinandersetzung zwischen Raik Anders und DVA deutlich machen, die von Sally auch kritisiert wurde. Erstmal muss man Sally zugutehalten, dass er versucht hat, die Situation neutral zu beurteilen. Bei dem Versuch, Raik Anders Kritik an DVA etwas nachzuvollziehen, macht Sally allerdings ähnliche Fehler wie Raik bei der Bewertung der Statistik, die in Schlomos Video die Kriminalitätsraten von verschiedenen Bevölkerungsgruppen darstellen soll. An dieser Statistik kritisiert Sally unter anderem die etwas unsachliche farbliche Gestaltung von Rot nach Grün und dass aus der Überschrift nicht klar hervorgeht, welcher Grundgesamtheit die genannten Einwohner entstammen. Vorgeworfen wurde Sally allerdings oft, dass er, ähnlich wie Raik Anders, grundsätzlich die Darstellungsform der Kriminalitätsquote auf 100.000 Einwohner nicht verstanden hätte oder sich dabei bewusst dumm gestellt hat. Die hochgerechnete Zahl von etwa 700 algerischen Tatverdächtigen auf 100.000 Einwohner konnte Sally laut manchen Kritikern nicht wirklich einordnen. Aufgrund dieser Vorwürfe fühlt Sally sich dazu berufen, in seinen darauffolgenden Videos so auf die Kritik einzugehen. Wegen der Statistik zu dem Raik Anders und Schlomo-Video. Dann, keine Ahnung, ich habe ja auch nie die Raten oder die, sag mal, das Verhältnis irgendwie kritisiert, in keinem Fall. Aber es werfen mir immer wieder Leute vor, weil, keine Ahnung, Weiß nicht, weil sie nicht zuhören können. Ich kann es mir nicht anders erklären. Also bitte Leute, nächstes Mal einfach nur zuhören, was ich meine. Der Punkt ist Sally so wichtig, dass er ihn auch in seinem neuesten Werk nochmal festhalten muss. Nehmt zum Beispiel, ja, und ich sag's zum tausendsten Mal, das Reik vs. Schlomo Video über diese Statistik. Wenn ich in diesem Video sogar sage, ja, dass ich die Verhältnisse, die Raten gar nicht anfasse. Du hast die Raten also nicht angefasst. Und wenn man richtig zugehört hätte, käme man auch nie auf die Idee, du hättest da etwas nicht korrekt aufgefasst oder dargestellt, ja? Gucken wir mal, was du unter anderem dazu gesagt hast. Diese 700, die kommen jetzt dadurch zustande, dass die Person, die diese Statistik gemacht hat, gesagt hat, nun ja, es leben so und so viele Algerier in Deutschland und dann rechne ich das auf 100.000. Da hast du das Vorgehen ja erstmal gut erklärt und im Vorfeld auch die Fehler benannt. Wie kommen einige deiner Zuschauer also darauf, du hättest etwas Falsches über die Raten gesagt? Schauen wir mal weiter. Aber dann muss ich persönlich sagen, was soll mir diese 700 sagen? Was ist diese Zahl? 700%? Ich habe ja auch nie die Raten oder die, sag mal, das Verhältnis irgendwie kritisiert. In keinem Fall. 700%? In keinem Fall. Wenn du hier nur die Art der Darstellung kritisieren wolltest und nicht das Verhältnis an sich, hast du dich dabei zumindest sehr ungeschickt angestellt. Und meiner Meinung nach kann dabei bei Zuschauern zu Recht der Eindruck entstehen, du hättest die Statistik nicht verstanden und falsch wiedergegeben. 700 pro 100.000 sind eben nicht 700%, sondern 0,7%. Ich hoffe mal, ich sag das jetzt nicht irgendwie falsch, aber gerade bei den Algeriern bleiben wir einfach mal dabei, denn ist irgendwie die Wahrscheinlichkeit, dass ein Algerier jemand vergewaltigt, um 0,007% höher. Sagst du da nichts über die Raten und können deine Zuschauer nicht zu Recht deine Bemerkung kritisieren? Wenn man den Wert der Deutschen in der gezeigten Statistik als Vergleichswert nehmen würde und dem der Algerier gegenüberstellt, kommt man nicht auf 0,007%, sondern auf über 2000%. Das ist natürlich nicht das Einzige, das du in dem Video zu der Statistik sagst und besonders, weil du deine Videos ungeskriptet vorträgst, muss man eventuell mit bestimmten Details auch etwas nachsichtig sein. Aber dass du in zwei Folgevideos erwähnst, du hättest überhaupt nichts zu den Raten gesagt und Kritik daran abblockst, indem du meinst, hört einfach richtig zu, wird deinem Anspruch an Gesprächskultur in meinen Augen nicht gerecht. Ein Video, in dem du dieses ablockende Verhalten zeigst, heißt sogar, warum Diskussionen scheitern. Und es trägt wohl auch zum Scheitern einer Diskussion bei, wenn man Kritik nicht versucht nachzuvollziehen, nicht gründlich auf sie eingeht und sie undifferenziert als nichtig erklärt. Sally, in meinen Augen bist du eigentlich zu klug für solche Dummheiten. Sollte ich irgendetwas falsch dargestellt haben, bin ich für Widerlegungen natürlich sehr dankbar. Ansonsten ist Sally ziemlich fleißig und produziert wöchentlich mehrere Videos, die man sich in der Regel auch gut anschauen kann. Wenn ihr ihn unterstützen wollt, findet ihr seinen YouTube-Kanal und seine Patreon-Seite in den Infokarten zu diesem Video. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Kollegenkritik. Mal sehen, wer nächstes Mal dran ist. Bis dahin, bleibt im Bild.